dass das Lied ein Ende fand, hat sich's gleich in mein Gehirn gebrannt. Kommt es mir auch seltsam vor, ich hab nen Wurm in meinem Ohr. Wurm im Ohr, Wurm im Ohr, ich halt's kaum aus, kriege ihn nicht raus. Nein, nein, Wurm im Ohr, Wurm im Ohr, und diese Melodie verstummt wohl nie. Nein, nein, es wird keine Lösung geben, und ich muss wohl damit leben. Ich bin nie wieder allein, der Wurm wird immer bei mir sein. Da hilft kein Zetern und kein Schrein, nichts kann mich von diesem Wurm befreien. In meinem Kopf nur noch ein Lied, bis der Wahnsinn komplett siegt. Wurm im Ohr, Wurm im Ohr, ich halt's kaum auf.